Zwei Dokumentarfilme kommen in dieser Woche in die Kinos, die wir Ihnen vorstellen möchten. In Berlin Rebel High School geht es um Bildung für Erwachsene und in Denk ich an Deutschland in der Nacht, da geht es in die Club-, Techno- und Hausszene. Dort hat sich Romald Kamaka umgesehen und dort zum Beispiel den Musikproduzenten Atta getroffen. Kannst du so beschreiben, der Teppich ist riesig und man sieht das Ende nicht. Und so fühlt sich gerade die Musik an. Das ist immens, eine enorme Vielfalt. Und man kann auch in jede Richtung gehen. Das heißt, man kann sich wirklich spezialisieren. Und da sind ja so ganz viele Genres und Kategorien in dieser Musikszene, die kann man ja kaum noch beschreiben. Ein Ausschnitt aus Denk ich an Deutschland in der Nacht. Anke Lewicke kennt schon den ganzen Film, nicht nur diesen Ausschnitt. Aber der Ausschnitt sagt ja auch schon, das ist ja unglaublich disparat, vielfältig. Man weiß gar nicht, wo man anfangen soll. Wo fängt er denn an, der Kamaka, mit seinem Film? Ja, das ist ja das Tolle, dass er weiß, dass man eigentlich gar keinen Überblick mehr geben kann. Aber was man vielleicht geben kann, ist ein Einblick. Und deshalb fängt der Film auch an im Studio von Ricardo Villalobos. Dann sitzt man dann da und ist schon mal ganz begeistert über diese ganze Technik, die da rumsteht, wie er an seinen Reglern hantiert. Und dann legt er eine alte Schallplatte auf und kommentiert das Ganze eben. Also man kriegt einfach so mit, wie diese Musik entsteht. Und darum geht es, glaube ich, Romuald Kamaka, dass er einfach diese Macher präsentieren möchte, was die für eine Vision haben, welche Ideen sie mit ihrer Musik verbinden. Und dann geht man zum Beispiel mit David Muffang, der aus Heidelberg kommt, in diese Stadt, dann auf so einem Hügel, und dann sagt er, er versucht, die Akustik dieser Stadt einzufangen. Und wenn man dann seine Musik hört, will man natürlich auch diese Akustik der Stadt wiederfinden. Das ist ganz toll. Und was Romuald Kamaka auch macht, er geht natürlich in die Clubs mit rein und dann, das sind lange Takes in einer statischen Einstellung, und dann sieht man eben diese groovende Masse da tanzen und dann hört man eben diesen Sound, aber gleichzeitig auch den Sound, den eben die DJs hören auf ihrem Kopfhörer, der natürlich ganz anders ist, weil sie natürlich wieder die nächste Stelle suchen und sonst was. Und dieser Kontrast ist einfach ganz toll, weil man wirklich so das ganze Handwerk auch mal mitbekommt. Also er geht richtig in diese Szene rein, weil er hat ja eigentlich sich so ein Heinrich-Heine-Zitat über den Film gelegt, wo man ja auch was ganz anderes erwarten könnte. Ja, wenn man jetzt diesen Titel hört, denke ich an Deutschland in der Nacht, bin ich um den Schlaf gebracht, denkt man natürlich an die ganzen Touristen, die jedes Wochenende nach Berlin kommen, in die Clubszene gehen und sonst was. Und ich glaube, worauf es Romuald Kamaka einfach ankommt, ist einfach zu zeigen, dass das auch eine Kunst- und Kulturform ist und dass es um mehr geht eben, als einfach drei Nächte lang durchzutanzen und diese Musik einfach auch zu porträtieren und so. Und das gelingt ihm auch ganz toll. Und ich finde dann auch manche Aufnahmen ganz schön. Da ist man so draußen vor den Clubs und man weiß, boah, da drin passiert jetzt was ganz Eigenes. Das ist eine ganze eigene Welt und man ist aber noch nicht drin. Aber dadurch, durch diesen Kontrast innen und außen, kriegt man das eben auch nochmal mit. Und ich finde diesen beobachtenden Stil, den Romuald Kamaka hat, einfach sehr präzise. Und man hat auch das Gefühl, weil er so genau hinhört, lassen die Leute sich auch selbst nochmal überraschen und überdenken ihre Musik nochmal ganz anders und neu. Und man kriegt vielleicht auch Lust, nochmal sich selbst in die Clubszene zu stürzen. Der zweite Film, da geht es um was ganz anderes, aber auch ein Thema, das immer wieder für Diskussionen sorgt, nämlich wie Bildung und Schule funktionieren kann. Und da geht dieser Dokumentarfilm in eine ganz besondere Schule in Berlin, die SFE, an der Schule für Erwachsenenbildung. Die SFE ist ein basisdemokratisches Projekt. Das heißt, Schüler, Schülerinnen könnten mich auch kündigen. Es ist ein Laden, wo du ganz viel Selbstverantwortung lernen kannst, weil du sie übernehmen musst. Also das ist kein Paradies für Hänger. Kein Paradies für Hänger. Und diesem Film, dem steht ein Zitat von Albert Einstein voran. Lernen ist Erfahrung, alles andere ist einfach nur Information. Setzt denn diese Schule das auch um? Ja, auf alle Fälle. Und ich muss da vielleicht ein bisschen persönlich werden. Als ich Anfang der 1980er Jahre nach Berlin gekommen bin, da gab es die SFE schon. Die ist 1973 gegründet worden. Und ich kam mit so einem klassischen Abitur eben nach Berlin. Und ich fand das ganz toll, dass da alles selbst verwaltet wurde, dass die Lerninhalte selbst bestimmen konnten, dass sie ihre Lehrer auch teilweise rausgeworfen haben und dass die über die Selbstverwaltung, die ja damals sowieso in Berlin so angesagt war, also man hat in Kollektiven gearbeitet, man hat Kunst kollektiv gemacht, dass daraus auch ganz tolle Strukturen erwachsen sind und dass viele jetzt sich noch in der Kunst- und Kinoszene rumtreiben. Also es war auch immer eine Talentschmiede und ich finde es so toll, dass es ist nicht jetzt ein Relikt aus dieser Zeit, aus der Selbstverwaltungszeit, sondern mittlerweile bekommt man ja einfach mit, Grundschulen arbeiten ja jetzt auch so, das Klassensystem wird aufgehoben, die Kleinen sollen auch schon lernen, sich selbst zu organisieren. Also das ist so ein avantgardistisches Modell und das funktioniert einfach heute noch ganz wunderbar. Da geht es ja eben tatsächlich um diese selbstverwaltete Schule, die sich auch so eigene Strukturen schafft. Spiegelt der Film das auch in der Ästhetik wieder? Ja, der Film bleibt dann doch eine solide Dokumentation, aber das ist ja auch vielleicht ganz okay so, weil diese Schule ja schon so ein Experimentierraum ist. Vielleicht kann man das dann einfach auch so zeigen und er geht einfach mit 3 Schülern mit. Das sind jetzt so junge Erwachsene, die haben eben, woanders sind sie von der Schule geflogen, gelten als schwer erziehbar und jetzt sieht man denen über so 3 Jahre hinzu, wie sie doch sich selbst organisieren. Das ist ganz schön, dem Lernen bei der Arbeit zuschauen. Anke Lewicke mit den Filmen der Woche, Berlin Rebel High School von Alexander Kleider und Denke ich an Deutschland in der Nacht von Romold Kammerka. Beide Filme sind ab morgen in unseren Kinos zu sehen.